Der Backhauscast. Ein Realitätsabgleich von fünf Geschwistern aus vier Bundesländern. Ja, und damit herzlich willkommen hier zur Backhauscast Winteraufnahme mit voller Nase und Husten und Schnupfen und was wir noch alles haben. Am 3. Februar in der Pott-WG live aufgenommen und dann irgendwann gebroadcastet. Ich darf herzlich begrüßen die ganze Backhausgeschwisterschaft, also den Klaus. Hallo Klaus. Ja, hallo. Ein fröhliches Servus aus dem verschneiten München. Bei uns ist der Winter zurückgekehrt, tatsächlich auch heute, ja, mit 30 Zentimeter Neuschnee gefühlt. Boah. Ja. Oben auf den Altschnee drauf, oder? Nee, der war gerade weg. Alles neu, alles frisch. Ich war schon Schneeschippen heute tatsächlich. Habe ich schon mich quasi körperlich betätigt. Ja, ein fröhliches Servus nach Hunsheim. So erklärt sich dann auch das Schläfchen von vorhin. Ja, also wenn der alte Mann mit der Schneeschaufel auf der Straße da rumtut, da brauchen wir ein bisschen Pause zwischendurch. Ja. Das System geht in 2 Minuten auf Standby. Ja. Steht immer bei meinem Fernseher. Ach so. Ja? Ich wünschte, ich kriegte so eine Meldung auch, bevor ich einschlafe. Ach so. Naja. Hört der einfach auf oder kann man das einstellen oder macht er das so, wie er gerade Lust hat? Also irgendwie, das hängt mit diesem DVB-T-Receiver zusammen, wenn längere Zeit gelangweilt in der Gegend rumsteht, also da irgendwie nichts passiert mit, ich schalte mal auf den Kanal rauf und runter, dann denkt er sich, ach, vielleicht werde ich ja gar nicht gebraucht, ich gehe mal aus. Aber kündigt das vorher an und cool. Wenn man dann 2 Minuten lang nichts unternimmt, dann geht der wahrscheinlich davon aus, der Backhaus schlürft alles wieder. Achso, ja, das kenne ich von der Arbeit. Da geht mir das auch manchmal so, wenn ich nicht gebraucht werde. Ja. Geh ich auch einfach aus. Oh. Pock. Sehr schön. Ja, wir haben einen Gast an Bord, Klaus. Ein Gast, ja. Oder sagt man Gästin? Sagt man nicht. Nee. Man sagt Gast. Wir haben keinen Gast. Ich würde mal sagen, wir haben die Wanderwaffeleisenbewerberin der Jahre 2017 bis 2019 überhaupt zu Besuch, die sich gefühlt in jeder Folge für das Wanderwaffeleisen beworben hat und die ganzen tragischen Niederlagen, wo es nicht geklappt hat, sehr, sehr tapfer getragen hat. Ich freue mich ganz besonders heute von den Flimmerfragen, glaube ich, bekannt und übers Nebensprechen oder jetzt heißt es, glaube ich, jetzt bin ich fast schon blank, Unterhaltungszimmer heißt es jetzt neuerdings, das Podcast Netzwerk vom Ralf Meyer. Wir freuen uns. Steffi und ein hoffentlich schlafendes Krümelkind. Hallo, grüß dich. Hallo. Und das Kind schläft wohl. Ja, das ist so schön, dass das jetzt mal geklappt hat. Ja, ich konnte es fast gar nicht glauben, um ehrlich zu sein. wir haben immer hinter den Kulissen immer schon mitgefiebert, jedes Mal. Ob es denn dann nun wird. Und dann kam irgendwann die Nachricht auf Twitter, okay, ich habe jetzt ein eigenes Waffeleisen. Habe ich schon gedacht, los. Ralf, der hatte mal Mitleid mit mir. Mitleid, sehr schön. Ja, und hat mir dann einfach eins zum Geburtstag geschenkt. Ja, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön, ja. Genau, und trotzdem tapfer weitergemacht und dann, ich glaube, das war dann auch nicht lang, dann hat es dann doch geklappt, ne? Genau, ich hatte im Oktober habe ich Geburtstag, da habe ich das Waffeleisen bekommen und damit habe ich ja dem Wanderwaffeleisen den Krieg erklärt und zack, gewonnen. Es ist der Ton macht die Musik. Scheinbar. Krieg, okay, ich komm. Wo ist hier Krieg? Dankeschön. Ja, cool. Du machst mit dem Ralf zusammen Podcast, gell? Ihr macht die Flimmerfragen zusammen. Ja. Das heißt, ihr seid filmaffin, beide? Oder kommt das mehr vom Ralf? Oder ist also der das Ralf, so? Der ist schon sehr filmaffin. Ja? Ja, ich lese das auf Twitter ab und zu. Ja, also bei mir hält sich das in Grenzen. Ich habe dafür, also ich habe daran Interesse, aber ich habe dafür einfach nicht so viel Zeit. Ja. Und die Fragen denkt ihr euch selber aus? Das macht ihr schon, oder? Die Rätsel und das, ja, ja. Das ist das redaktionell. Wer ist da federführend bei euch? Jeder sucht, also jeder macht eigentlich das Rätsel, was er auch vorstellt. Ah, okay. Das ist, das ist nur fair eigentlich, ne? Ja, deswegen wenn ist dann halt auch jeder dafür verantwortlich, wenn es halt kaputt ist, ne? Wie wenn es kaputt ist? Kaputt gespielt. Naja, Ralf hat ja jetzt mal wieder für 3 Wochen nichts gesorgt. Da ist keiner draufgekommen, ne? Ja, genau. Ja. Das hat irgendwie keiner erraten. Obwohl es war echt nicht schwer gewesen. Aber das ist echt interessant. Manchmal sind es so Rätsel, wo wir da sitzen und so denken, ja, ist total easy. Ja. Und dann haben wir so einen Ausfall. Es war schon 2-mal so gewesen, wo ich so innerhalb von 5 Minuten das wusste oder sogar schon beim Hören wusste. Und das sind dann immer die irgendwie, wo es ein bisschen hackt. Und die, wo Ralf immer so denkt, damit könnte ich vielleicht die Flimmerfragen kaputt machen, da sind teilweise die schnellsten Antworten dabei. Ja, ja, man weiß nie, wer zuhört, ne? Ja, man kann halt auch so schlechtes Wissen der Hörer einschätzen. Ne? Ja. Okay, die aktuelle Folge, was wäre zu erraten? Geht das in 2-3 Worten schnell zu sagen? Die aktuelle Folge, die jetzt... Also nicht die Lösung jetzt, dass wir jetzt... genau, seit 12 Minuten jetzt so online ist. Ja, eben. Ist, was haben die Filme Shining und Toy Story 3 gemeinsam? Shining und Toy Story 3. Mhm. Vorspann und Abspann. ich, super, Frank. Ich bin wieder mal begeistert. Es ist fast die richtige Lösung. Fast. Ist fast die. Also Shining sprechen wir schon über Overlook Hotel und viel Schnee und genau. Ich hau mal mit dem nicht Baseballschläger, das ist irgendein anderes Spiel. Rookie-Schläger oder was er hat, da mal alles kaputt. Okay. Toy Story 1, 2, 3? 3. 3. Also es muss Toy Story 3 sein. Ja, ja. Super. Geben wir so weiter. Mal gucken. wüsste ich jetzt ad hoc auch nicht. Ah ja, siehst du? Toy Story. Ist doch dieses mit dem Cowboy, oder? Und genau, und diesem, genau. Hier, und Buzz Lightyear. Buzz Lightyear, genau, ja. Hat er nicht so eine Schnur im Rücken, wo man dran ziehen kann und dann... Der Cowboy, ja. Der Cowboy, genau. Und dann fängt er an. Ich bin... Okay. Nee, aber Jack hatte keine Schnur im Rücken, da bin ich mir ganz sicher. Wenn man es also jetzt noch aus Versehen löst, ich habe so eine Panik, bitte nicht. Ja, du, ob wir das hier lösen oder nicht, das kriegt ja eh keiner mit. Ach so. Ja, das. Wir werden auch da nicht drauf hinarbeiten, dass wir das aus dir rauskitzeln. Das wär, Shining und Toy Story 3. Das muss ich gleich schon mal aufschreiben. Mal gucken, ob man damit was anfangen kann. Aber wir können ja was anderes rauskitzeln. Was hast du denn mit dem Waffeleisen angestellt? Hast du das auch zusammen mit der kleinen oder großen oder Zwillingsschwester backen lassen? Oder? Genau, also ich habe das genutzt, indem ich einen Hauptgang darin gemacht habe und dann in der Zwillingsschwester, ist eine kleine Schwester, einen Nachtisch so gesehen gemacht habe. Da musste ich nicht zwischendrin abwaschen. Was gab's als Hauptgang? Pizza Margarita. Ui! Sehr gut. Und Nachtisch dann Waffeln. Genau, normale, süße, leckere Waffeln. Pizza Margherita in Herzform gebacken. Wie schön. Mhm. Das ist toll. Gibt's Bilder? Leider nicht. Da war Hunger größer wieder. Ja. Das war so, komm, beiß mal rein. Oh, warte mal. Mist. Habe ich jetzt so einen schönen Cartoon gesehen, wo einer heulend vor seinem leeren Teller sitzt mit den Worten, und ich hab's nicht auf Instagram gepostet. Wie bedauerlich. Aber wenn ich das nochmal mache. Kannst du unten einblenden, Szene wurde nachgestellt. Ja, genau. Gab es früher bei Aktenzeichen XY immer. Szene nachgestellt. Ja, genau. Eigentlich hätte ich noch ganz viele andere Sachen gerne probiert, weil ich habe nämlich zu Weihnachten, komischerweise auch vom Ralf, ein Waffeleisen-Kochbuch noch dazu bekommen. Ein Waffeleisen-Kochbuch? Da gibt es echt tolle Sachen drin, aber ich hatte jetzt nicht so richtig viel Zeit. Das Waffeleisen kam einfach einen Monat zu spät. Oh Mann. Linsensuppe im Waffeleisen. Ah. Ja, zum Beispiel. Was eine Sauerei. Lecker Möhreneintopf. Möhreneintopf. Aletigläschen selbstgemacht im Waffeleisen. Ja, genau. Rezepte für das Kleinkind. Ja, genau. Hat das Krümelkind auch eine Waffel gekriegt? Schon? Ja. Durfte das schon? Ja. Ja, das. Ja. Ich bin da nicht so verbissen. Der darf alles kosten. Das ist gut. Das ist auch richtig so. Hat schon Zähnchen, dass man mal irgendwo drauf rummümmeln kann oder noch nicht? Ich habe jetzt gar keinen Überblick, wie alt. Ja, schon, ne? Wahrscheinlich schon, ne? Der wird nächste Woche schon ein Jahr, der Gute. Ach Gott, ja. Er sitzt und spricht, wie es bei Loriot so schön heißt. Es läuft sogar schon. Es läuft. Manchmal auch aus, aber es läuft. Kind läuft. Naja, hier im Süden kriegen die ja immer so eine Breze in die Hand gedrückt, wenn sie unruhig werden. Und wenn sie ganz unruhig werden, dann wird die auch mal kurz in das Helle kurz mal reingetaucht vorher noch. Wirkt Wunder bei manchem Zoobesuch. Aber ich hatte meine beiden heute noch da. Es hat nicht geschadet. Sie sind also relativ gut drüber hinweg, glaube ich. Vielleicht kommt der Schaden erst später. Ja, wenn die eine Breze sehen, sagen die immer plöpp, aber das geht wieder. Ich denke, das wächst sich raus. Das wächst, ja, ganz bestimmt. Solange sie noch nicht den Zusammenhang benennen können, bist du fein raus. Ja, ich weiß von nix. Ich habe jetzt zufällig die ganzen Fotos von der Festplatte gelöscht. Nein, Quatsch. Hoppala. Zoobesuch 2004. Ach, weg. Komisch. Ja. Das oder Pommes geht auch. Ich glaube, Pommes war sogar vorher sogar noch, weil die sind ja noch einfacher zum Rummümmeln. Die gehen ja ohne Zähne sogar schon. Das ist ein großartiges Lebensmittel. Hast du mit den Witz erzählt mit dem Zoobesuch, wo das Kind sagt, Mama, das ist aber ein hässlicher Gorilla. Und die Mama sagt, sei still, das ist die Kassiererin. Nee. Fiel mir nur gerade bei Zoobesuch ein. Wie gemein. Au. Autsch. Hubala. Ich entschuldige mich hiermit bei den Kassiererinnen der Zoos in der Bundesrepublik Deutschland und weltweit. Oh, und weltweit. Und es war an der Stelle nur ein Witz. Ja. Es hätte auch ein Kassierer sein können. So, jetzt habe ich aber auch, jetzt ist gut, oder? Ja, ich glaube, die unser Haus- und Hofjurist wird das so durchgehen lassen. Vielleicht solltest du einfach noch sagen, egal welcher Nationalität, dann bist du raus. Genau, Form, Farbe, Größe. Ah, stimmt, das auch noch. Ja, all creatures are welcome. Oder wie war das? All? Genau. Ja. ja, genau. Sehr schön. So machen wir das, genau. Dann haben wir die Extraterrestrischen auch noch drin. Sehr gut. Nach Hause telefonieren. Der wird sich freuen, wenn er jetzt käme, wo jeder ein Handy hat, ne? Boah. Wird der ganze Film nicht mehr funktionieren. Überleg mal. Wie blöd. Nach Hause telefonieren. Ja, hier, komm, ruf an, lass mich in Ruhe, hau ab. Es gibt Filme, die altern einfach nicht gut. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, ist aber kein Ferngespräch, oder? Überlegen. Ja. Hör zu, Mannequin, ich habe nur Aldi Talk. Mannequin, pass auf doch. Meinst du nicht, das reicht, wenn du eine SMS schreiben würdest? Nach Hause, Simson, nach Hause. Oder um einen Karlauer von Michael Schmitz, der auch hier mit im auf dem Teamspeak-Server heute ist, aufzunehmen, könnte IT fragen, wo davon? Wo davon? Oh, der war sehr schön, der Karlauer, ja. Das, ich fand den das, gut. Das war die Frage, wo man in der Sauna denn sein Telefon hinsteckt, ja. Genau. Die mich persönlich bewegt hat, die letzte, ich glaube gestern oder vorgestern. Wenn Leute aus der Sauna twittern, dann frage ich mich doch ernsthaft, nicht ernsthaft, eigentlich will ich das nicht wissen. Doch, eigentlich wollte ich, aber eigentlich nicht. Egal. Ihr kennt das. Es gibt so Sachen, die. Ja, ja. Ist so ein Fall, ne? Ja, ist genau, ja. Warum gehen eigentlich keine hübschen Menschen in die Sauna, frage ich mich immer. Aber egal. Gut. Jetzt schweifen wir ab. Ah, das ist. Kommen gut, wir dann zu etwas völlig genau. anderem. Schön, dass wir unseren Pausenbassisten haben. Das ist immer gut. Für irgendwas müssen die Jungs ja gut sein. Ups. Sag mal, Steffi, neben den Flimmerfragen noch irgendwas eigenes podcast-technisch auch noch zu machen? Interesse oder ist das mehr so ein bisschen ausgelastet? Ach du, also ich habe ja was in der Schublade liegen, aber... Ah, in der Krümelschublade? Ja, so ähnlich. Der musste heute sein, der habe ich mir extra aufgeschrieben. Wie heute einmal Krümelschublade sagen. Ja, genau. So, Haken dran. Ist das ein Podcast, Klaus? Können wir Bingo draus machen, oder? Ja, Buzzword-Bingo. Ja. Aber das ist doch wahrscheinlich auch schwierig im Moment, ne? Ja, es so. Ist, also ich glaube, mein Problem ist gar nicht so die Zeit. Ich denke, das würde ich vielleicht hinkriegen, wenn man jetzt sagt, da ist immer mal so eine Stunde oder irgendwas. Mein Problem ist, dass ich einen zu hohen Anspruch an mich habe und das nicht einfach raushauen kann. Mhm. Ach, das habe ich auch eine Zeit, habe ich auch mal so 2 Wochen gehabt. Nee, verstehe ich. Ja, man tut schon rum, ehe man sich mal durchringt und dann merkt, eigentlich musst du gar nicht so viel können dafür, sondern ja, einfach das machen. Versucht ja. mir Ralf auch schon seit einem Jahr oder so. Nahezu. Ja. Wie lang? Ja. War jetzt auch nicht gerade der Schnellste beim Anfang, aber okay. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Ja. Nee. Ja, gut, ja, schön. Also ich finde das, ich glaube, ich habe jetzt mal so spaßeshalber mal geguckt. Es ist tatsächlich so, ich glaube so. Ich sage jetzt mal so, Eltern-Kinder-Podcasts gibt es relativ wenig eigentlich, die so was ich so gefunden habe. Ich suche immer, wenn bei FIT, ob es da irgendwas gibt, so was weiß ich, da gibt es irgendwie Papa Online gibt's und sowas, aber so irgendwie mal so ein Tagebuch, so hier, jetzt da ist das Kleine und was mache ich jetzt, habe ich nicht gefunden. Sonst hätte ich das nämlich heute gerne hier vorgestellt, wenn es sowas geben täte, aber habe ich nicht gefunden. Ja, genau in die Richtung war der mal geplant, der da in der Krümelschublade liegt. Ja. Aber da, als es gut gepasst hätte, war das Kind dann noch so ein bisschen im Weg. Und ja, irgendwie war es dann gefühlt zu spät. Ach, ich weiß nicht. Vielleicht, wenn ich jetzt auch noch wieder anfange mit Arbeiten, dann kommen vielleicht ein paar Geschichten zusammen. Ja, ist auch immer so eine Frage. Macht man das jetzt oder macht man das nicht? Ne? Dann steht das ja auch, sagen wir mal, öffentlich zur Verfügung, die Storys, die man so mit seinem Kind erlebt hat. Und ja, dann weißt du nie, wer das mal irgendwann gegen das eigene Kind verwendet, so nach dem Motto. Oh, okay. Ne, wir sind in der 10. Klasse, hey, ich habe ja so einen Podcast über dich gefunden, hör mal da rein. Und, das hat deine Mutti erzählt, dass ihr im Zoo wart, da hast du dich vollgeschissen, von Hacke bis Nacke. Genau. Ja, super. Genau, also wer hier im Haus bestimmt überhaupt kein Diskussionspunkt, weil von der Gattin da ein definitives Nein, das machst du nicht, käme. Haben dein Kinder ein Glück? Unsere Kindheit wurde komplett durch die Öffentlichkeit gezogen. Ja. Und das, was die Eltern vergessen haben, erledigen wir jetzt selbst. Ja, besser selbst, du weißt ja, Meldung macht frei. Genau. So. Was ich selber erzählt habe, kann zumindest schon mal mich keiner mehr mit kann keiner erpressen. Anders falsch erzählen. So. Genau, ja. Ja, aber gut, das stimmt natürlich. Da muss man auch gucken wegen Privatsphäre und so mit Kindern. Genau. Da bin ich auch. Ich habe auch von meinen versuche ich immer, oder muss ich jetzt sagen, habe ich versucht, dass keine Fotos ins Netz kommen. Irgendwie jetzt hat die mittlere ist jetzt 16, hat einen Instagram-Account, ja. Und postet Selfies? Ja, da hast jetzt keine Handhabe mehr drüber. Ja, genau. Naja, aber dann ist selber dafür halt zuständig, genau. So, ne? Ja, ich habe ihr nur gesagt, ich habe nur mal angemerkt, dass ich auch auf Instagram bin und vielleicht nicht unbedingt unter meinem Klarnamen. Das ist so das letzte Mittel, was man da noch hat. Der letzte Versuch. Ja. Nee, hat's was geholfen? Nein, das passt schon. Die ist schon sehr vernünftig. Das muss ich dazu. Die weiß schon, was sie schaut schon. Ja. Da. Ansonsten hätte ich jetzt gesagt, müsste ich mich auch an die eigene Nase fassen, weil dann hätte ich irgendwas verkehrt gemacht, wenn da jetzt irgendein Blödsinn bei rumgekommen wäre. Man ist ja als Erziehender auch in der Pflicht, auch das mitzugeben. Ne? So nach dem Motto, so, das und das ist jetzt nicht so der Brüller, würde ich nicht ins Netz stellen. Und ja, wir haben schon ein gutes Händchen, glaube ich. Ja. So schaut's. So schaut's aus. Ja. Ist denn das Waffeleisen schon wieder grundgereinigt und versandfertig? Oh. Das ist es. Es ist bloß noch nicht ins Logbuch geschrieben. Ah. Aber verpackt ist es schon. Also, also noch nicht zugeklebt. Aber ja, weil das Logbuch noch rein muss. Genau. Ne? Ganz wichtig. Vor allem eine schöne Information. Ich will nicht schon wieder eins bauen. Eine schöne Information, dass das Logbuch noch da ist. Ja. Immerhin. Es lebt. Es lebt nicht. Das Logbuch ist mir entgegengelaufen. Wenn das Logbuch nicht lebt, ist das auch ein gutes Zeichen. Ja, wenn das Waffeleisen lebt, das haben wir ja schon, das haben wir schon gesehen. Ja, das nee, also bei mir ist es ganz toll angekommen. Nee. Mit Keksen für mich, das war gut. Ah ja. Ja, du hast ja Glück gehabt, du hast ja den Joker gezogen, insofern, dass es aus der richtigen Ecke kam. Ne? Ja. Sehr schön. Ja, bisher war es ja eigentlich immer in guten Händen, bis auf einmal, aber das kann man halt, so kann das halt auch gehen. Also, ja, weiß man ja nicht vorher, ne? Nee, das weißt du nicht. Also wenn man überlegt, wo das schon überall war, ich habe jetzt gerade die Seite wieder mal auf neuesten Stand gebracht, das ist schon, ich wundere mich, dass das Ding überhaupt noch A funktioniert und B noch in einigermaßen Zustand ist, dass das überhaupt noch annehmbar ist, dass man da was mitmachen kann überhaupt. Also das ist, muss ich schon sagen, auch also an alle, die da mitgetan haben, das finde ich wirklich fantastisch. Das ist ja, weiß ich gar nicht, das Ordnungsamt oder so, darf man sowas überhaupt rumschicken? Wahrscheinlich darfst du das eigentlich gar nicht. Aber schon, das können wir, können wir schon, oder? Ich glaube, die Gesundheitsämter sind Ländersache, da ist das sowieso. Dann achso, da sind wir dran vorbei. Je nachdem, in welchem Bundesland das ist. Oder sogar auf Kreisebene. Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls, nichtsdestotrotz haben sich auch wieder Menschen für das Wanderwaffeleisen beworben. Das ist richtig. Wer ist es denn diesmal? Das lese ich sehr, sehr gerne vor. Es sind diesmal 5 Menschen, die es gerne mal wieder, teilweise mal wieder und teilweise auch zum ersten Mal gerne mal hätten. Und zwar haben wir da auf der Nummer 1 die Uli vom Uliversum. Und dann hat sich beworben auf der 2 die Cache-Frequenz. Das ist ein Geocaching-Podcast. Und daraufhin hat kurz danach direkt Spielbrett Erde nachgezogen, was, wie es der Zufall so will, ein Geocaching-Podcast ist. Die wollen alle nur die TBs locken, die dran sind wahrscheinlich, nehme ich mal schwer an. Dann hat sich beworben der Markus Schmitz, schöne Grüße nach Köln, und der Bobson Bob. Das ist ja unser herzallerliebster Schlagzeugklempner. Wer den nicht kennt, dem kann ich an der Stelle kaum noch weiterhelfen. Ja. Der könnte ja den Bobson Bob Podcast hören. Einigermaßen kennen. Könnte man machen. Ja, genau. Der also, hatte das Waffeleisen übrigens noch nie. Der hatte das noch nie. Jetzt muss ich mal gucken. Schmitz hat es gespielt, bei Erde hat es gehabt. Die Uli hat es gehabt. Ja, Cash-Frequenz. Gut, da ist der Girard mit dabei. Der hat es auch schon gehabt. Der hat es sogar schon zweimal gehabt. Da kommen wir, da kommen wir in gefährliches Fahrwasser. Jungs, wenn ihr das gewinnt, der Girard darf das nicht in die Finger kriegen. Nee, das muss dann, die haben jetzt einen neuen Kollegen, der kommt aus Wesel. Ich bin dafür, dass das dann dahin geht. Und weil da haben wir ja auch in der Ahnenforschung schon mal den ein oder anderen Verwandten gehabt. Das finde ich gut. Ja, genau. Und ich habe da ja gar nicht weit weg gewohnt in den Jahren 2002 bis 2008. Das stimmt, stimmt. Du warst ja Niederrheiner. Ich war mal Ziel Niederrheiner. Genau. Kurzfristig in. Ich bin ja zur Hälfte. Kevlar. Das stimmt gar nicht. Eigentlich bin ich ja zur Hälfte Berliner. Ja, du bist, pass auf, du bist zur Hälfte Berliner. Ich habe noch eine Schwester in Berlin. In Wuppertal geboren und der Rest kommt aus Thüringen, wenn ich das genau weiß. Ja. Wie auch immer. Ja. Es ist ein bunter Strauß. Ja. Ich entschuldige mich an der Stelle für den Huster. Also, macht nichts, du bist ja entschuldigt, du hast ja die Erkältung extra nach Berlin und zurück mitgenommen. Ja, hörte ich. Genau. Dass die auch mal was sieht, schön. Die, ja, genau, ne? Die hat's genau. Brandenburger Tor gesehen, hat gesagt, hat's hier. Ach, super. Na, hier bleibe ich nicht. Ja, also dieses Mal sind es 5, das ist ein, das ist ja diesmal spannend. Spannend. Alle 4-mal schon mal und der Bob wäre der Erste. Ja, dann müsste ich, dann möchte ich doch mal hier die Losfee mal an den Start binden. Ist die denn fit? Ich muss mal gucken, wo die ist. Losfee! Ja! Sag mal, Losfee, was ist denn da los? Was denn? Jetzt war ich eine Woche in Berlin. Ja, hab ich gemerkt. Und du guckst nicht einmal bei Twitter rein, welche Lose du zu basteln hast. Oh, Twitter? Das habe ich ja ganz vergessen. Ja, so geht das. Hast du denn die Lose fertig? Ja, hier, bitteschön. Oh, was ist jetzt rausgefallen? 1, 2, 3, 4, 5, 1 sind noch alle da. Dann übernehme ich jetzt mal ab hier, wenn es recht ist, los. Du hast ja schon wieder einen Tatterich. Hier trink dir mal so ein Lagerbier hell, dann wird das wieder besser. So, ja, das ist eine, weißt du, da hast du hier schwere Arbeit in Berlin zu verrichten. Ja. Und die Losfee tut nichts. Ja. Dafür jemand, auf den man sich immer verlassen kann, steht hier schon erst rechts, jetzt hinter mir, jetzt gleich links neben mir. Nämlich das Kamerakind Ned. Ja, hallo, Frau. Hallo an der Stelle. Und applaudiert. Der hat extra einen Besuch abgekürzt, um jetzt hier ein Video zu drehen zu können. Ja, Sauer. Ja. Na dann. Ich habe wie immer Lose gebaut. Und 5 an der Zahl war richtig, ne? Genau. Und dann mit Trinkhelme. Ja. Werde ich die einmal nochmal durchmischen. Ich glaube, das ist jetzt das 18. Mal, dass ich an diesem Becher rüttel. So. Das soll jetzt auch gut sein. Und dann greife ich mal in den Lostopf hinein. Mischen bitte. Ich glaube, ich habe eins in der Hand. Ich habe ein Los in meiner rechten Hand. Spannend, ey. Ja, jetzt wird's spannend. Hast du auch einen Zahnstocher? Ja, ja, es ist schon egal. So, und gewonnen hat der Bobson Bob Podcast. Na, es ist nie wahr. Ja. Das ist ja verrückt. Ist ja verrückt. Das geht ja wie Schmitzkatze. Ja, super. Donnerwetter. Ziehen wir noch einen zweiten. Ja, wir ziehen noch einen zweiten da Gewinner. Da steht bestimmt auch Bobson Bob drauf. Genau, das ist der. Der Nett fragt gerade, ob er das auch filmen soll. Ja, wenn geht. Ja, komm, der macht jetzt noch ein Beweisfoto. Wenn noch Platz auf dem Film ist, dann. Genau, ist denn noch. Sonst kann ich ja noch einen Film einlegen in das Handy. Super 8. So, wer wäre denn der zweite Gewinner gewesen? Oh, das steht auf dem Kopf. Oh, das ist im Universum egal, weil das ist das Universum. Ich hätte das Waffeleisen an zweiter Stelle gewonnen. Wenn ich mich richtig erinnere, ist die Uli schon jetzt zum zweiten Mal zweiter Gewinner. Ich glaube, letzte Folge auch, oder? Jetzt, ja, das muss ich nachhören, um ehrlich zu sein. Ich glaube schon, ja. Ich ziehe mal noch den dritten Platz. Ja, komm. Dann kann man sich die anderen ja zusammenreimen. Genau. Ich wollte gerade sagen, zieh doch bitte auch den vierten und den fünften. Also die Cash-Frequenz wäre der dritte Platz gewesen. Ja? Na, komm, ich muss die ja eh auspacken. Ist doch scheißegal. Ja, dann der vierte Platz geht an. Frümmel, Frümmel, Frümmel. Spielbrett Erde. Ah. Und der fünfte Platz. Lass mich raten. Also der vor. Nee, ist egal. Also der fünfte Platz. Die Blechmedaille geht an Markus Schmitz. Wäre an den Markus Schmitz gegangen. Leven Jung, das hätte nicht so ganz funktioniert. Mit Grieche. Et weht all, soll's uns sehen. Das soll's uns sehen. Er schreibt die Zugabe. Schon Zugabe. Oh, Entschuldigung, ich bin in meinen Dialekt verfallen. Ja, ich höre das auch sofort auf. Nö, passt schon. Lieben Dank, Nett, fürs Filmen. Ja, danke schön. Tschüss, Nett. Ja, das ist doch. Toll, dass der Junge das immer Da dürfen wir da überhaupt noch Kamerakind sagen. Jetzt sag mal, der darf Auto fahren mittlerweile. Ja, aber trotzdem bleibt das ja mein Kind. Ob mit oder ohne Führerschein. Ne? Das stimmt, ja. Werde ich auch noch sagen, wenn der 40 ist. Na, Kind. Na, Kamerakind. Komm mal her, wir machen schon wieder Backhauscast. Fatih, du hast dein Mikro nicht an. Ach so. fragen die Pflegekräfte, fragen dann, mit wem spricht der denn immer? Was? Ist egal, der spricht einfach so in das Mikro, der weiß dann nicht mehr, dass die anderen schon nicht mehr da sind. Der Fatih spricht mit der KI. Ja, gut, genau. Dass das erfunden ist. Der denkt schon wieder, er macht Podcast. Wir haben ihm dann ein bisschen was gesampelt, hat die Antworten ab und zu. Der Podcast heißt dann über Frank Goes in Vain. Sehr schön. Ja, Folge 2368. Genau, der veröffentlicht sich von selbst. Genau. Und endet mit bis denne. Bis denne. Ja, schön. Also, das heißt, das Waffeleisen muss nach Lemgo. Die Adresse bekommst du von mir, Steffi. Die kann ich fast kann ich fast auswendig, glaube ich. Die habe ich schon mal öfter mal angeschaut. Sehr cool. Jetzt hat er das natürlich ein bisschen zu früh gewonnen, weil wäre ja schön, das auf dem Bobson Bob Sommerfest zu haben. Da habe ich schon einen Plan, die Folge vor dem Bobson Bob Sommerfest, die Folge, da bewerben wir beide uns auch um das Waffeleisen. Oh. Da müssen wir aber mit der Losfee nochmal sprechen. Was? Und dann gibt es kein Kamerakind und keine Losfee. Und, oder wir drehen das schon vorher, das Video. Ja. Wurde da etwa geschummelt? Nein. Das war ganz klarer Betrug. So. Ja, oder beziehungsweise, ich habe ja auch schon gedacht, im September könnten wir das auch hier brauchen, ne? Da ist ja auch eine etwas größere Feier, steht da an. Da müssen wir vielleicht auch mal mit Waffeln was tun, ne? Da weiß ich noch gar nicht, wo wir da feiern, aber das könnte sich auch im Ausland, wir sehen. Im Ausland, in Bayern? Zum Beispiel. Das käme mir ja gerade gelegen. Dann bräuchtest du nicht so weit reisen, dann lassen wir mal die Nachbarn anreisen und gucken, wer da wirklich kommt. Oh, dort. Der bleibt auf der Freundschaftsliste. Und dann machen wir das alles in deiner Wohnung. Oh, dann super. Hast du auch ganz viele Umzugshelfer, wenn du da nämlich am nächsten Tag rausfliegst. Ja, du weißt ja, im Rahmen der, wie heißt es, Minimalismus, ist ja so viel nicht. Reicht ja, wenn du 8 Leute mitbringst. Kann jeder einen Teil nehmen. Dann ziehen wir jetzt doch ins Braustüber. Ja, dann ziehen wir doch in den Wohnwagen. Ja, sehr cool. Tja, Bobson Bob, dann werden wir uns schon mal mit Heizungen und so schon mal und beschäftigen und Schlagzeugen und Barfußlaufen ein Heizungsquiz, Videofilmen und allem. Steffi kennt den Bobson Bob, nehme ich an, oder? Ja, so vom Hörensagen. Vom Hörensagen, ja, genau. Ja. Ist auch in dem Fall eine feste Bank, weil der sich hier im Teamspeak auskennt. Genau. Wie du ja auch, ihr macht das auch im Teamspeak, oder? Noch? Noch. Das heißt, ihr seid auch hier fast zu Hause quasi. Ja, wir haben da unten eine Wohnung. Ihr habt da eine Wohnung, das ist gut. Ja, es gibt auch verschiedene Möglichkeiten. Es sind ja auch viele, die jetzt tatsächlich dann auf dieses Studio-Link dann überschwenken und Zeug. Ich mag hier die Pott-WG, ich mag diese Lämpchen sehen, wenn Leute mit mir reden. Dann weiß ich, dass sie noch da sind. Oder dass es zumindest versuchen, sagen wir es mal so. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Ach so, ja. Ja, siehst du, ich hätte Powernapping machen sollen heute. Das habe ich wieder vergessen. Das hat wieder nicht geklappt. Du hast ja direkt Kraftsport gemacht. Marathon. Ja, komm, dafür lebt es doch gut. Ja. Sehr schön. Das als ambitionierter Nicht-Kaffeetrinker ist immer wieder bewundernswert. Ich könnte das ja nicht. Ich bräuchte auch schon den Koffein hier und da. Ja, also ich meine, ich habe hier eine Flasche, vielleicht, wie heißt es? Schwippschwapp habe ich hier heute stehen. Schwippschwapp. Das ist ja auch Koffein drin. Ah, ich ist ja nicht der. Ja, krassen Pfefferminztee getrunken. Das ist ja nicht der Kaffee ist. Der Kaffee ist ja nicht das. Ich mag halt keine warmen Getränke, oder? Das ist das. Achso, kalter Kaffee geht? Ja, so hier so ein Eiskaffee so mit so einer Kugel Vanilleeis und Sahne oben drauf geht. Aber ich mag mir nicht die Schnauze verbrennen. Wenn ich was trinken will, habe ich Durst und dann muss das. Weißt du, wie ich meine? Ja. Kalten Pfefferminztee getrunken. Ja, genau. Da, dieses Rumgenuckel. Immer schön schlürfen den Kaffee, genau. Schön. Ja, wir haben ja, Steffi, immer so eine Unart, ein Quiz zu spielen mit unseren Gästen. Und also das Los ist heute auf mich gefallen, den vorzubereiten. Okay. Und ich leite das mal so ein. Ich habe auf clicksafe.de mir einen Quiz entliehen. Und zwar beschäftigt sich clicksafe.de mit der Nutzung des Internet, insbesondere für junge Menschen und Kinder. Und da habe ich gedacht, wir so als Eltern von, ne, wo dein Kind ja wahrscheinlich schon massiv im Chat unterwegs ist. Ja, die Alternative wäre jetzt noch ein Quiz zum guten Schlaf des Babys, aber da ist dein Kind ja schon fast zu groß für. Ja, ja, deswegen, also. Ja, genau. Und da, auch, außerdem wollte ich den Klaus nicht. Naja, wie auch dem. Am Ende schläft er doch noch einer. Am Ende schläft er doch noch einer. Ah, so. Ja. Ich bin genau. Hier in so einer Krümel-WhatsApp-Gruppe. Ja. Genau. Wir machen einfach mal so viele Fragen, wie wir Lust haben. Und wenn ihr sagt, das ist uns jetzt so, dann können wir das auch aufhören. Schön. Mann. Also, dann. Jetzt ist aber albern. Dann schauen wir mal. Der Chat darf natürlich fröhlich mitraten. Es ist so, wie es immer so ist, es wird eine Frage gestellt, dann gibt es Lösungsmöglichkeiten, mal drei, mal vier, je nachdem, so dass ihr im Prinzip mit, ich möchte A, B oder C kaufen oder D auch schon mal antworten könnt. Und ja. Ich hätte gerne ein Ü. Ja, ich nehme ein Y, genau. Mhm. Jo, und dann, ja, dann fangen wir mal an. Das, das Thema ist jetzt was, Sicherheit im Internet für Kinder, oder? Das Thema dieses Quizzes ist das Thema, was ist Hate Speech? Ja, verdammte Axt. Du, also, ich muss doch noch eins vorweg sagen. Ja. Ich finde clicksafe.de wirklich richtig gut. Ich nutze das auch teilweise im Unterricht, einfach um mit den Schülern ins Gespräch zu kommen. Okay. Wie geht es euch mit dem einen oder anderen Thema? Die machen wirklich, das ist eine coole Sache. Ja, ich kannte das bis heute noch nicht. Mhm. So, dann schauen wir mal. Dann stelle ich mal die erste Frage und ich versuche mal, die unten in den Chat zu posten. Mal sehen, ob das klappt. Das sieht doch gut aus. Machst du Strichliste oder soll ich mit Strichlisten? Ja, Strichlisten. Ja, mit Strichlisten bin ich gut. Ich komme ja aus der Pflege, ne? Da machen wir so dafür, wie oft hat einer. Ey, du hast einen roten Punkt auf der Stirn. So. Ihr könnt die erste Frage ja schon mal zur Kenntnis nehmen. Also, ja. Die lautet: Welcher Artikel des deutschen Grundgesetzes gilt auch im Internet, allerdings mit Einschränkungen? Ist das A, die Meinungsfreiheit, B, das Einkaufsrecht oder C, die Reisefreiheit? Reisefreiheit? Ich finde C total geil. Ja. Ich würde sagen A. Ich würde auch A nehmen an der Stelle, die Meinungsfreiheit. Der Klaus sagt A und das ist tatsächlich die richtige Lösung. Lösung A. Auch im Internet gilt das Recht der freien Meinungsäußerung, aber das Recht auf Meinungsfreiheit darf im Netz nicht missbraucht werden. Werden zum Beispiel die Menschenwürde missachtet, Persönlichkeitsrechte verletzt oder Straftatbestände erfüllt, kann ein Betroffener dagegen rechtlich vorgehen. Damit habt ihr beide einen Strich. Läuft. Endlich kann ich. So. Die nächste Frage, ich stelle sie wieder im Chat unten als Text zur Verfügung, dann kann man es auch nochmal nachlesen. Was ist ein guter Tipp für mehr Respekt im Netz? A. Wehre dich im Netz und beleidige andere Nutzer direkt zurück, wenn sie dich beschimpfen. B. Schreibe keine Schimpfwörter auf öffentlichen Webseiten, in privaten Gruppen. Ist das okay? C. Schaue auch bei vermeintlich lustigen Bildern oder Texten darauf, ob die Späße nicht auf Kosten anderer gemacht werden. D. Beziehe Position für ein weltoffenes Miteinander, weise andere darauf hin, wenn du, was sie posten, für nicht in Ordnung hältst. Ah, boah, das sind lange Antworten, du Heidewitzka. Ja, deswegen habe ich sie mal da auch verstanden. Das ist gut, ja. Wehre dich im Netz und bei dieser Frage ist sogar eine Mehrfachnennung möglich. Oh, tatsächlich. Da gibt es für jede Lösung einen Strich. Also es ist A und A. Genau, direkt zurück. Also ich, Moment. Ich finde B ganz toll. Ja? In privaten Gruppen ist alles okay. aber wenn ich mich entscheiden müsste, was ich ja quasi muss, ja, musst du quasi, ja, würde ich C und D nehmen. Mhm. Ja, ich finde B gut. Ich muss es ja auch sagen. B finde ich super, weil wer mir privat schreibt, muss auch damit leben, dass ich mal schreibe, weißt du was, du Tünnes? Ja, wollte ich jetzt nicht, aber danke, Frank. Ich nehme mal, ja, wie geht denn das jetzt mit Mehrfachnennung? Achso, da kann man 2 Punkte kriegen jetzt. Und wenn man eine falsch hat, kriegt man nur 1. Ich nehme B und D. B und D. B und D. Ja. Jo, die Lösung ist an der Stelle C und D, also hat Steffi 2 Punkte, der Klaus 1. Hm. Leiste deinen Beitrag für mehr Respekt im Netz, indem du dich einmischst, wenn du das, was andere posten, für nicht in Ordnung hältst. Achte außerdem darauf, dass auch bei vermeintlich lustigen Bildern und Texten keine anderen Nutzer verletzt werden. Nächste Frage. Also darf Satire doch nicht alles. Eben. Okay. Nämlich wenn der andere, wie gesagt, ne? Die nächste Frage. Wie wird eine Person im Internet genannt, die Beiträge oder Kommentare verschickt, mit denen sie gezielt provozieren oder stören will? A. Dumme Sau. Hexe, B. Riese. C. Dumme Sau. Nein. Troll. Ich entscheide mich für C, weil dumme Sau nicht dabei ist. Jeweils C, jeweils einen Punkt. Das ist nämlich richtig. Lösung C. Personen, die im Internet Kommentare veröffentlichen, die keinen sinnvollen Beitrag zur Diskussion leisten und andere Nutzer gezielt provozieren wollen, werden Trolle genannt. Genau. Don't feed the troll. Yes, that's true. Die nächste Frage. Da kommt sie auch schon. Was ist der Unterschied zwischen Cybermobbing und Hate Speech? A. Es gibt keinen Unterschied. B. Bei Cybermobbing werden häufig nur einzelne Personen attackiert. Bei Hate Speech richtet sich der Hass gegen ganze Gruppen. C. Hate Speech ist strafbar, Cybermobbing nicht. Uiuiui. Ich würde sagen B an der Stelle. Ich tendiere tatsächlich zu C. Mhm. Ja, ich nehme C. C, okay. Ja, die richtige Lösung ist die Lösung B. Hatte ich übrigens auch falsch. Im Gegensatz zu Cybermobbing richtet sich Hate Speech häufig gegen eine bestimmte Gruppe von Menschen, zum Beispiel aufgrund der Hautfarbe, der Herkunft oder des Geschlechts. Hate Speech ist somit eng verknüpft mit dem Begriff gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Da müssen wir schon wieder was gelernt, ne? Das heißt, keinen Punkt für Steffi und einen Punkt für Klaus. Zwischenstand 1-2-3-4 zu 1-2-3-4. Nächste Frage. Was bedeutet der Begriff Hate Speech? Das doppelt sich, was? Oder? Na, ist egal. Hate Speech sind gefährliche Nachrichten im Internet. B. Hate Speech sind Wutausbrüche eines Online-Spielers nach einem verlorenen gegangenen Spiel. C. Er beschreibt abwertende, menschenverachtende und volksverhetzende Sprache und Inhalte im Internet. Das ist ein ernstes Thema, aber die Antwort B ist super. Das ist klasse, ne? Ja, finde ich auch richtig gut. Ich habe so ein Pac-Man-Tourette. Diese blöden Geister da immer, die geben mir aber echt auf den Sack. Ich wollte doch nur die Kirsche haben, du Tönnes. Sehr cool. Ich schweife ab. Hate Speech. Gefälschte Nachrichten im Internet. Hate Speech. Ja, müsste ich auch C nehmen, letztendlich. Auch wenn ich B relativ lustig finde. Aber darum geht es ja gerade nicht. Genau, es ist die Antwort C. Hate Speech, Englisch für Hassrede, bezeichnet Hass, Hetze und Diskriminierung anderer im Internet. Momentan gibt es Hate Speech vor allem in sozialen Netzwerken, Foren und Kommentarspalten von Webseiten. Jo, das ist ja wohl so. Die nächste Frage, ja, das ist wohl so. Wir dürfen den geistigen Brandstiftern nicht das Feld überlassen, weder auf der Straße noch im Netz. Von wem stammt dieses Zitat? Mark Zuckerberg, Donald J. Trump oder Heiko Maas? Also wie ist es nicht? Wenn ich Punkt kriege. Nee, das ist ja ein zusammenhängender Satz. Das kann B nicht sein. Ja, und es ist nichts gesperrt geschrieben. Wieder auf der Straße. Und auch es Netz. Steht auch nichts von der Mauer oder so. Ich sag A. Du sagst A. Auch wenn ich nicht viel, aber ich sag mal C. Dann kommen wir zur Auflösung. Lösung ist die Lösung C. Oh. Der ehemalige Bundesjustizminister Heiko Maas hat dies im Rahmen der Vorstellung der Ergebnisse der Taskforce Umgang mit rechtswidrigen Hassbotschaften im Internet im Jahr 2015 betont. Übrigens, auch ClickSafe war an der Taskforce, meine Herren, was für ein Wort, beteiligt. Taskforce. So, genau. Der Heiko Maas, sollte man nicht glauben, ja. Deswegen, na gut, der Herr Zuckerberg, weiß ich nicht, wann der letzte Mal auf der Straße war, wirklich. Hat, Die nächste Frage. Welcher Begriff bezeichnet die aktiven Bemühungen von Nutzern, etwas gegen Hass im Netz zu tun? Ist das A, Against Speech? Ist das B, No Hate? Oder C, Counter-Speech? Boah. Ich kenne Counter-Strike, aber das hat ja jetzt ganz was anderes. Also dieses No-Hate kenne ich eigentlich nur so als Hashtag, wenn man irgendwas Doofes schreibt und dann schreibt gleich so No-Hate hier, nicht mich angreifen irgendwie. Mhm. Dann sage ich, ich bleib bei A. Ja. Ich muss raten und ich nehme B. Wenn es schon Hashtag ist, wer weiß. Ja, genau. Ja, hatte ich auch falsch, weil ich sie. Danke, super. Hatte ich auch falsch. Es ist also C. Null Striche an der Stelle. Es ist C. Das mit dem Counter, da wollte ich einfach nicht klicken, weil ich direkt an Counter-Strike gedacht habe und gedacht, irgendwie. Aber Counter ist gegen oder was? Ja, genau. Und das ist das Ding. Counter-Speech bezeichnet die aktiven Bemühungen von Nutzern, etwas gegen Hass im Netz zu tun. Der englische Begriff bedeutet auf Deutsch Gegenrede. Sie ist ein wichtiges Signal gegen Hate Speech und zeigt Betroffenen, dass sie nicht alleine sind. Okay, Counter spannend. Speech. Eus Easy war nicht dabei. Nee. Genau, jetzt kommt die nächste Frage. Ja? Und bei der ist es so, ihr müsst die Statements, die da jetzt genannt werden, klassifizieren nach falsch oder richtig? Und das machen wir einfach jetzt mal der Reihe nach. Also, wie sollte man als Betroffener von Hate Speech am besten reagieren, wenn sich der Hasskommentar gegen einen selbst richtet? So, und jetzt lese ich die möglichen Reaktionen vor und ihr sagt danach mir einfach, ob ihr das für falsch oder richtig haltet. Erste Reaktion: Einfach weiter surfen, so schlimm war der Kommentar ja nicht. Falsch oder richtig? Kommt meinem Naturell sehr entgegen, sag ja, ist richtig. Ja, würde ich auch sagen. Richtig. Ich löse das gleich auf, ne? Ja, ja. Mit einem weiteren Hasskommentar antworten. Falsch. Falsch. Falsch. Bei schweren Fällen Strafanzeige erstatten. Finde ich schwierig, aber also ich würde sagen falsch. Ja, ich sag mal an der Stelle, sage ich mal ja, je nachdem, wie verletzend das ist, ist es manchmal vielleicht die einzige Möglichkeit, die du noch hast. Mhm. Genau. Und letzter, bei den Kommentar bei den Plattformen melden. Das ja. Dann eher für mich, ja. Das auch. Ihr jetzt beide richtig gesagt. Okay, dann lösen wir es auf. Also, falsch ist, einfach weiter surfen, so schlimm war der Kommentar ja nicht. Oh. Dann habt ihr beide richtig gesagt. Was? Haben wir beide falsch gesagt dann an der Stelle wahrscheinlich? Ihr habt das als richtig klassifiziert. Ihr habt gesagt, ja, das kann man. Au, ah, jetzt hier, ja, doppelte genau. Verneinung, Moment. Ja, sorry. Ich muss mir das aufmalen. Dann, falsch wäre auch, mit einem weiteren Hasskommentar antworten. Dem habt ihr zugestimmt, das sei falsch. Dann, bei schweren Fällen Strafanzeigen. Das wird sogar empfohlen. Das ist also als richtig zu bezeichnen. Da hat die Steffi falsch gesagt und der Klaus richtig. Und dann den Kommentar beim Plattformanbieter melden. Da habt ihr beide richtig gesagt und das ist auch richtig. Oh, das heißt, man kann tatsächlich oder sollte eine Strafanzeige erstatten. Als Betroffener eines Hasskommentars solltest du folgendermaßen reagieren. Melde den Kommentar bei dem Plattformanbieter und bitte um die Entfernung des Hasskommentars. Bei schweren Fällen kannst du sogar Strafanzeige erstatten. Gucke. Also einfach ignorieren ist der falsche Weg. Ja, genau. Das, interessant. Das wird nicht empfohlen. Nächste Frage. Auf welchen Webseiten können sich Jugendliche bei Problemen im Internet kostenlos Hilfe holen? A. Bei www.nummergegenkummer.de oder www.juuport oder auch www.jugend.support. B. Solche Angebote gibt es in Deutschland bisher noch nicht. Diese sollen erst 2024 eingeführt werden. C. Im Internet kosten solche Angebote aktuell noch Geld. Nur telefonische Beratung darf nach einem EU-Urteil kostenlos sein. Also ich kenne EU-Port und Jugendsupport nicht, aber ich kenne die Nummer gegen Kummer. Aber ich kenne das tatsächlich nur als telefonische Beratung. Tja, ich könnte jetzt mal draufklicken, weil der das hier als Link anzeigt. Ja, ja, habe ich auch gerade gesehen. Dann könnte ich euch das sagen, ob es das gibt oder nicht. Ich sag mal so, ich würde mich freuen, wenn es A geben würde. Darüber würde ich mich auch freuen, aber ich glaube, dass es C ist. Okay, also ich sag A. Also Steffi sagt C und der Klaus sagt A. Und ClickSafe sagt Lösung A. Ich habe schon geklickt, Lösung A ist richtig. Ja, genau, auf... Genau, www.nummergegenkummer.de, www.uport mit 3 U geschrieben, ne? .de oder auch www.jugend.support können sich Jugendliche bei Problemen im Internet kostenlos Hilfe holen. Schau dir die Internetseiten doch nach dem Quiz, Steffi, an. Sorry. Vielleicht können sie dir oder einem deiner Freunde irgendwann helfen. Sehr schön. Juhu-Port. Ja. Ja, gut. Ich wusste das auch nicht. Meine Frau aber direkt, die kannte auch Nummer gegen Kummer.de. Das heißt, die hat die Nummer irgendwie. Muss die da öfter draufklicken, Frank? Irgendwo. Ist da irgendwas? Was? Ja, der hat gedacht, das wäre eine Eheberatung. Ja. Also, ich dachte Ernährungsberatung. Sie arbeitet ja auch mit Kindern und Jugendlichen und ja, daher ist das schon auch ihre Kompetenz. Also ich habe tatsächlich die Nummer gegen Kummer als Magnet an meinem Kühlschrank hängen. Ach, guck mal da. Auf welchen Webseiten können sich Jugendliche bei Problemen im Internet kostenlos Hilfe holen? www.chaoscomputerclub.com Bei Problemen im Internet. Ja, nee. Ja, okay. Genau. Die Nummer gegen Kummer. Ich kann mir in die Shownotes nehmen, die Links. Ich habe einen Arbeitskollegen, der heißt Kummer. Werde ich das am Montag mal so weiterleiten. Kommen wir doch zur nächsten Frage. Ja. Was kann im Internet zu dem sogenannten Online-Enthemmungseffekt führen? Aha. Ich wusste jetzt auch erst mal dran, aber der heißt tatsächlich so. Backhaus. Jetzt nicht zu fassen mit dem. Komm, Steffi, wir spielen allein weiter. A, der Austausch über den Bildschirm kann dazu führen, dass Beleidigungen leichter fallen als in persönlichen Gesprächen. B, vor dem Internet vergeht die Zeit scheinbar schneller. Dies kann zu einer Enthemmung direkt nach dem Surfen im Internet führen. C. Die Ernsthaftigkeit der Kommunikation wird unterschätzt. Ja. Autorität ist kaum merkbar. So. Das ist natürlich A. Ich warte dann jetzt mal. Das war sehr schön, ne? Sieh mal da. Habe ich notiert. Sehr schön. Wir warten jetzt noch ein bisschen auf den Klaus. Ich nehme A. Das ist völlig losgelöst, genau. Ja, richtig ist Lösung A und C. Und C. Steffi jetzt 2 Punkte und der Klaus einen. Die zweite habe ich nicht mehr rausgekriegt. Das Salbutamol liegt in der Schublade. Ja, ich weiß. Der Online-Enthemmungseffekt entsteht unter anderem dadurch, das ist echt krass, ey, dass es Nutzern durch den scheinbar anonymen Austausch leichter fällt, andere zu beleidigen. Sie können sich aufgrund der nicht wahrnehmbaren Autorität im Netz enthemmt fühlen. Verbreiter von Hassnachrichten fürchten im Internet also keine nachhaltigen Konsequenzen. Und damit sind wir leider auch schon jetzt bei der nächsten und letzten Frage. Oh, gut. Und dann darf der Klaus einmal tief durchatmen. Genau. Und atmen. So, hier kommt die Frage. Wie nennt man gutes, freundliches und respektvolles Benehmen im Netz? A. Keep Calm Code. B. Respektkodex oder C. Netiquette. Ach du liebes Liese. Ich würde sagen, das ist die Netiquette. Netiquette? Wir wissen der Stand der Dinge. Ich glaube, ich liege eh hinten, glaube ich. Nee. Ich nehme mal. Nee. Ich bin so enthemmt jetzt mit dem ganzen Zeug. Zieh dir wieder was an. Ja. keine Hemden. Ich nehme A. Auch. Du nimmst A, okay. Keep A. calm. A ist notiert. And sit down. Ja, richtig wäre Lösung C. Gutes, freundliches und respektvolles Benehmen im Netz wird Netiquette genannt. Das Wort Netiquette setzt sich aus dem englischen Wort net für das Netz und dem französischen Etikett für Verhaltensregeln zusammen. Ja, und damit sind wir am Ende dieses Quizzes angekommen. Schön. Schließen ohne zu speichern. Speichern. Wer weiß, ob man es im Unterricht nicht nochmal braucht. Und dann zähle ich mal durch. Die Steffi hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Punkte. Und der Klaus hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Punkte. Das ist aber ganz knapp für den Backhauscast gewonnen, dieses. Hui. Hier gibt es ja auch keine richtigen Verlierer, weil gewonnen haben wir jetzt alles was, nämlich. Das stimmt. Das stimmt. Ja, und. Oh, komm, los, fehl nochmal durch. Genau, wir haben es ja im Chat stehen, kann man sich jetzt rauskopieren und auch gegebenenfalls meine zugegebenen flüchtige Resultatnotizen auch nochmal anfechten, wenn man das möchte. Ja, sehr coole Sache, sag mal. Das, das ist gut. Danke. Das fand ich spannend. Ja, das war richtig gut. Besonders Bildungsauftrag sofort erledigt, sehr gut. Genau. Ja. Das ist bis auf den Online-Enthemmungseffekt war alles gut. Den haben wir halt an der Stelle nochmal richtig schön demonstriert. Ja. Super. So, das war, wie heißt das, ClickSafe? Nee, wie heißt die Plattform, hast du gesagt? ClickSafe.de. Ja, super. Das ist gut. Habe ich mir auch gleich gespeichert, die Seite. Fand ich gut. Das ist sehr schön. War quasi nicht umsonst, dass ich hierher gekommen bin. Das ist es. Genau, dafür gratis und so soll es auch bleiben. Na, das war gut, aber das ist sehr lehrreich teilweise gewesen. Also vieles habe ich nicht gewusst, muss ich echt sagen. Doch, sehr überraschend. Auf der Online-Version sind noch ein paar Fragen mehr. Hm? Die konnte ich nur hier nicht machen. Da zeigen sie zum Beispiel auch so kurze Videoausschnitte und stellen da Fragen zu oder, oder auch Textpassagen aus irgendwelchen Chats. Und dann wird das nochmal auch deutlicher, wo da halt auch wirklich die Grenze ist und auch wie das gleichzusetzen ist. Ne? Dass so ein Hasskommentar also tatsächlich auch, sagen wir mal, die Waffe in der Hand desjenigen ist, der gerade kommentiert. Ne? Aha. Ja. Schon auch ein ernstes Ding. Auf jeden Fall. Ja, kann man, glaube ich, froh sein, wenn man da nicht so oft Berührungspunkte mit hat, letztendlich. Das heißt, so wenn die, sagen wir mal so, jetzt wenn die eigene Bubble so einigermaßen sich zu benehmen weiß, da kann man auch schon dankbar sein, wenn da keine Quertreiber drin hast, die irgendwo da. Ja, und ich denke halt, die Kinder sind da auch nochmal dem ganz anders ausgesetzt, ja. Also. Ja, richtig. Weil irgendwie noch ein Stück weit hilfloser, ne? Ja, das gibt's, ja auch hier diese, was weiß ich, auf WhatsApp da irgendwelche komischen Kettenbriefe. Genau. Wenn du das nicht weiterschickst, dann stirbt deine Mama in 4 Monaten oder irgend so Scheiße da. Oh, ja, das ist jetzt kein Hate Speech, das ist einfach die Wahrheit. Also, das weiß ich auch nicht. Das muss eigentlich alles nicht sein. Ja. Schön. Jo. Gutes Ding, ja, passt. Super. Nimm mal ein bisschen was von mit in den Alltag. Und ich sage jetzt nicht den Online-Enthemmungseffekt. Nee, den nehmen wir nicht mit. Nee. Den behalte ich hier für mich daheim. Das klingt nicht besser jetzt, ne? Ja, das wird auch nicht mehr besser. Das kannst du nicht. Enthemmungseffekt. Ja. Ich habe hier noch eine Notiz stehen. Der Pommeswagen in der Tulpenstraße. Wie sind wir denn auf das Thema gekommen? Der Pommeswagen in der Tulpenstraße. Irgendwie über Twitter war irgendwas. Ja. Jetzt bin ich aber auch irgendwas mit dem Sascha Erler. Ich kriege das jetzt auch nicht zusammen. Das war an einem Freitag. Freitag ist ja immer das mit den Pommes frites. Genau, da postet und, immer irgendeiner was über Fritten. Jetzt muss ich kann jetzt nicht nachschauen, ob ich überlege. Irgendwas war mit einem Kinderspielplatz, wo, glaube ich, irgendwie anstatt Eispommes verkauft werden sollten oder. Und da hatte er gespielt. Doch, da hat er geschrieben, Frank Klaus kommt hier runter zum Spielen oder irgend sowas, hat er getwittert. Es war ein Beitrag, und zwar sollten Kinder darüber abstimmen, welches Grundthema ein Spielplatz haben sollte. Und dann gab es so verschiedene. Ah, okay. Und die haben sich tatsächlich für das Grundthema Pommes entschieden. Ich könnte mir vorstellen, dass dann so Spielgeräte so und dann in dem Kontext irgendwie Pommes laufen. Ja. Okay. Genau, und da ist uns eingefallen, weil wir hatten ja nie was zum Spielen zu Hause. Ja. Nur ein Aschenbecher. Das zu einer Zeit, wo es, was gab es da alles nicht? Da gab es keine Abgasnorm für Dieselfahrzeuge. Nee. Und auch ganz andere Hygienevorschriften. Ja. Und kein Hate Speech im Internet, weil genau. Da hatten wir noch kein Internet. Und keine Ökosteuer auf Treibstoff. Das heißt, man hat einiges immer durch die oberbergischen Dörfer gefahren, Eier, Brötchen und auch, Eis. Und das war wirklich ein Hit, Pommes frites. Da kam irgendwie ein alter Mercedes-Transporter umgebaut. Ja. Und in dem Transporter war dann mehrere Fritteusen und irgendwie auch eine Bratpfanne, also eine Großbratpfanne verbaut und ein netter Mensch, der an uns dann Pommes rot-weiß verkauft hat. Genau, aus dem Auto raus. Ja. Ich meine, früher also heute dürfte er das nicht mehr. Gar nichts, da dürfte der gar nichts. Der dürfte weder mit dem Auto durch die Gegend fahren, noch als fahrender Pommes frites Händler. Da wird das Gesundheitsamt ihm direkt das Ding zumachen. Nicht nur das Gesundheitsamt, da würde auch die Polizei und das Jugendamt daneben stehen, wenn da jemand Pommes am Spielplatz verkauft aus so einem. 100 Pro, ne? Und vor allen Dingen wird sich das gar nicht mehr rentieren, weil der Sprit einfach viel zu teuer ist. Ne? Also ich sag mal jetzt das schlimme Wort damals, nämlich damals. da war Sprit so billig. Da haben wir, das ist jetzt eine andere Story, aber nur mal am Rande, da haben wir als Familie im Auto Fahrten ins Blaue gemacht. Das heißt, die Familie in den 2 CV6 rein, Dach auf, und dann sind wir einfach durch die Gegend gejückelt, weil das nichts kostete. Ja, kann man sich heute gar nicht mehr so ohne Sinn und Verstand. Genau. Heute das Autofahren ja eher zielgerichtet, weil teuer. Genau. Hm. Und von daher war auch vielmehr noch sowas, solche Services auf der Straße. Und für Klaus und mich, sage ich jetzt mal einfach so, war der viel, viel spannender. Nee, das ist das falsche Wort, aber egal. Genau, interessanter als jetzt ein Eiscremewagen, ja. Ja. Das war großartig, das war das Highlight mit in der Woche. Du wusstest, der kommt, dann hast du deine, was weiß ich, die Mark 20 in der Hand schon. Und dann kam der angebimmelt. Ach ja, D-Mark war auch noch, genau. Ja, und da hat sich aber fast die ganze Dorfjugend dann getroffen, dann auch da, wenn der kam. Das war schon toll. Ja. Und natürlich gab es nie wieder Pommes, die so gut geschmeckt haben wie die an dem Auto. Das ist natürlich klar. Natürlich. Das ist ja nicht mehr zurückzuholen. Das ist genau wie der erste Burger bei McDonald's, der allerleckerste war. Und danach haben sie nachgelassen. Direkt schon beim zweiten Mal. Welche Enttäuschung. Auch da dieses Phänomen mit der Autofahrerei aus dem Oberbergischen nach Wuppertal zu fahren, um ein Big Mac zu essen und dann wieder zurückzufahren. Weil da gab's nur in Wuppertal McDonald's damals. Das war dran war für uns. Ja. Und zwar in Wuppertal Barmen am Altermarkt oder am Alten Markt, da in einem ehemaligen Kino. Genau. Und irgendwer hat mir erzählt, das sei sogar Deutschlands ältester McDonald's. Ach so. Das Das müsste ich nochmal nachgucken. Ja. Also das könnte ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Da gibt es wahrscheinlich einige, die das für sich, weil hier angeblich genau. Ist der auch hier in München, der älteste McDonald's. Also da gibt's. Siehst du mal, ne? Aber ja, ja. Da wir ja auch ja, ja. Schon ziemlich alt sind, ja. Älter sind. Greift. Ah. Also laut Google ist er in München. Ist er in München. Der älteste McDonald's. Ja. Ja. Dann ist er aber mit Sicherheit. Am 4. Dezember 1971. 71, ja, hallo, oh. Wie alt bin ich? Glück gehabt, der ist ja noch älter. Bist du nochmal davon gekommen? Gerade noch Glück gehabt. Du nimmer. Die erste Filiale in den neuen Bundesländern wurde am 21. Dezember 1990 in der Spitzenstadt eröffnet. Liebe Grüße an Ralf in dem Sinne. Na, also. Ja, genau. So kamen wir auf den Pommeswagen, genau. Da, genau. So genau. War das. Kommt ihr zum Spiel? Ja, genau. Machen wir. Das wollen wir tatsächlich tun. Ja, das ist gut. Genau, die Pommes habe ich natürlich, ich war ja eine Woche in Berlin, da auch mal angetestet. Und ja, wie es so ist, ich weiß, ist es total Touri-mäßig, aber immer wieder schön. Ich war am Kuhdamm mit ein paar Auszubildenden im Alt-Berliner Biersalon und wir haben uns da die doppelte Currywurst für viel zu teuer und Pommes gegönnt. Und es war trotzdem herrlich, vor allen Dingen, ja. Weil es da Onkel Ottos liebstes Bier gab. Ja, der Onkel Otto. Genau. Berliner Kindl ist kein Schwindel. Genau, so sagte der immer. Ja. Und öffnete die Tür zu seinem Vorratskeller, in dem regaleweise Kindl stand, alles 0,33er. Einwegflaschen. Ja, stimmt. Genau. Den Satz habe ich dann auch schon mal hier und da bemüht diese Woche. Wobei ich festgestellt habe, da gibt auch jetzt viel Berliner Pilz und Schultheiß im Ausschank. Mhm. Habe ich jetzt nicht wirklich gesehen. Gibt es mit Sicherheit immer noch, aber ist mir jetzt nicht über den Weg gelaufen. Ja. Das ist mein persönlicher Favorite. Aber, naja, gut, hat nicht sollen sein. Ja, da ist die Steffi ja zu Hause. Da müsstest du dich ja auskennen eigentlich, oder? Ja, bestimmt. wenn ich das mit dem Bier... wenn ich jetzt Bier trinken würde, dann würde ich natürlich Berliner Kindl trinken. Ja, naja, wobei im Sommer ist es dann doch meine Berliner Weiße und die ist ja mit Kindl gemacht. Ja, genau. Berliner Weiße mit Schuss. Aua. Grün oder rot? Rot. Aha, das ist ja grün-rot. Aber es gibt ja jetzt auch noch gelb. Richtig. Und ja. Moment, das muss ich überlegen. Es ist Holunder, Himbeer, Waldmeister. Genau. Und okay. Noch irgendwas hatte ich jetzt gesehen. Also Holunder habe ich auch gesehen. Ich habe es natürlich nicht getrunken. Also ich kenne nur grün und rot. Ja, genau. Es gibt jetzt, also tatsächlich war da auch noch Holunder und die Auszubildenden haben gesagt, das schmeckt ihnen besser wie Waldmeister oder Himbeer. Ah, okay. Ich mag Holunder selbst nicht, deswegen. Mm. Ja. Fand ich aber ein bisschen schade, dass das machen die gar nicht mehr, dass sie es selber mischen, sondern die holen das jetzt fertig aus der Flasche. Also kannst du im Prinzip auch beim Rewe kaufen und dir selber in Glas kippen. Ja. Eisgekühlter Holunder. Und dazu eine lecker Bulette. Bulette. Und eine Tüte Pommes. Sehr gut. Ja, ansonsten war recht... interessant, was du über Berlin erzählt hast. Ihr habt ja jetzt nicht so die typische Touri-Tour gemacht eigentlich da. Das kann man ja so nicht sagen, sondern das war ja fachbezogen auf eure Pflege- und Altenpflegegeschichte. Mhm. Also da habe ich doch auch das ein oder andere dann nachgegoogelt noch. das war schon sehr interessant auch. Ja, wir kriegen es halt auch nur so unter. Ja. Hm. Unsere Ausbildungskurse sind ja zertifiziert, weil auch finanziert. Hm. Und da brauchst du schon ein gescheites Programm in Berlin. Und sich auseinanderzusetzen, auch mit Menschenbildern und auch mit der, das ist wirklich sehr brisant, also die Rolle der Pflege im Dritten Reich, also die Beteiligung an den Euthanasiemorden, das ist schon wirklich anspruchsvoll. Und ja, da muss ich schon sagen, das ist auch für die Auszubildenden ein anstrengender Tag. Und das haben sie aber großartig gemacht. Also ich war wirklich richtig begeistert, richtig klasse. Ja, wirklich gelungene Woche. Schade, dass das Medizinhistorische Museum für 2 Jahre schließt. Ah, okay. Die müssen da umbauen. Da seid ihr gerade nochmal reingekommen dann. Ja, genau. Mhm. Und da suchen wir noch immer so ein bisschen nach einer Idee, wie wir da... Was es da als guten Ersatz gibt, ja, weil die Fahrten wollen wir gern weitermachen und weil wir es einfach für sinnvoll halten, dass man sich gerade auch als Pflegekraft auch an dem Ort, weil da nur da wird das auch so spürbar, dass die da die Erfahrung machen einfach. Ja. Ja. Was ist das für ein Altersspektrum von Menschen, die dann mitgefahren sind? Die sind, ist das so? Die sind von 18 bis 47, sag ich mal. Ah ja, okay, ne, doch weil, so bunt gemischt. Genau, die Berufseinsteiger, ja, die steigen halt mit 16 ein und wir fahren immer zum Abschluss, also kurz vorm Examen. Dann sind die meistens dann schon, die sind dann in der Regel 18, also ich fahre nie mit Minderjährigen. Ja. Das macht's für mich auch etwas einfacher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Ja, habe ich auch gehört, weil sonst hast du ja tatsächlich noch die Fürsorgepflicht oder auch Aufsichtsdingens da irgendwie. Ja, genau. Dann muss ich die irgendwo aus dem Springbrunnen rausholen, ja, und ins Bett bringen oder so. Das muss ja nicht sein. Ja, beziehungsweise wenn du es nicht machst, gibt es wieder Mecker. Ja. Nee, also das ist, okay, das ist für mich als Betreuender schon. Ist dann auch entspannter, ne? Ja, relativ safe. Nichtsdestotrotz bist du Ansprechpartner für jeden und alles. Ja, sicher. Deswegen bin ich da am Ende des Tages auch immer relativ platt oder wenn so ein Tag rum ist. Das heißt, für mich läuft da mit Nachtleben überhaupt nichts. Vielleicht mal noch ein Pilz im Hotel und dann geht das auch ab in den Falle. Ein Pilzken. Ne, genau. Pilzken. Ja. Ein Pilzken. Ja, das war auch wieder eine intensive Zeit, auch mal, weil man die Leute nochmal anders kennenlernt, also seine Auszubildenden und für mich immer ein guter Auftakt dann in die Examensphase und genau, und das steht jetzt so als nächstes an, mit denen die in Richtung Examen zu bringen und da weiter beratend und hilfreich zur Seite zu stehen bei dem, ach, wenn die Nerven mal blank liegen und so, ne? Und ja. Und wie sind da die Arbeitschancen dann nach dem Examen? Na top, die haben alle top, in der Regel schon vor bestandenem Examen eine Zusage für einen festen Arbeitsplatz. Leider, ist auch wäre Unsinn, wenn Pflege da anders, leider kriegt nicht jeder einen Vollzeitjob. Das liegt an der Organisation der Pflegeheime und ambulanten Dienste. Die wollen lieber Köpfe statt, also lieber mehr Leute, ne, auf die man dann zurückgreifen kann und die einplanen kann, ob Überstunden oder nicht, als Vollzeitkräfte. Und das ist natürlich, das ist so ein Umstand, der ist überhaupt nicht gut, dass der Herr Spahn wüsste. der meint ja, wenn jede Pflegekraft nur eine Stunde länger arbeiten täte in der Woche, wird schon jetzt. Ja. Ach ja, die arbeiten ja so wenig. Ich würde ihm gerne mal den ein oder anderen Dienstplan zuschicken. Ja, der sollte mal ein Praktikum machen von 2-3 Monaten vielleicht mal irgendwo und dann mal weiterreden. Genau, ja. Ja, weißt du, da gibt's andere Menschen, wie so ein Didi Hallervorden. Das klingt jetzt vielleicht albern, wenn man den Namen, dann meint man ja direkt, oh, das gibt was zu lachen. Aber der hat ja den Film Honig im Kopf gedreht, wo es um die Alzheimer-Demenz geht. Und der war in einer Altenpflegeeinrichtung vorher und zwar intensiv. Und hat sich da wirklich schlau gemacht, was ist dieses Krankheitsbild überhaupt, wie stellt sich das als Phänomen nach außen dar? Und der hat dann mal in einem Interview gesagt, wie tief betroffen ihn das gemacht hat, da mitzuerleben, wie das in den Einrichtungen da auch teilweise vonstatten geht. Nicht, weil was schlecht wäre, sondern weil man einfach auch ein Stück weit hilflos ist, weil man zu wenige ist, die in der Betreuung stehen und damit viel Engagement bis hinten gegen ausgelastet arbeitet. Und das Interview empfehle ich einfach mal an der Stelle, muss man sich mal angucken. Der hat sich mit der Thematik wirklich beschäftigt. Da weiß ich nicht, ob das jetzt der gute Herr Spahn auch schon mal gewagt hat, sich in solche Einrichtungen wirklich zu begeben und da mal zu gucken. Ja, da sollte man auch den anderen Film noch nennen, glaube ich, dann mit ihm. Wie heißt es? Sein letztes Rennen. Das ist auch sehr, sehr gut gemacht. Ist gut, ne? Ja. Was ich jetzt von Spahn weiß, ist, der ist mal vor ein paar Jahren mit einem Rapper durch Berliner Altenheime getingelt und hat sich da schon mal einen Überblick verschafft. Deswegen reimt sich das bei mir auch im Moment irgendwie gar nicht zusammen. Aber ich will jetzt hier kein Politik-Podcast draus machen. Das ist gut so ein Punkt, fertig. Nee, das schlägt nur mein Herz. Das ja, nichts liegt uns ferner als das. Ja gut, aber das ist natürlich naheliegend, wenn jemand gerade in Berlin war, da kommst du an dem Thema ja kaum vorbei. Ja. Eigentlich. Sehr gut. Jo. Jo. Mensch, das war eine tolle Runde hier heute. Das ist schön. Ich hab eigentlich auch soweit alles gesagt für heute, glaube ich. Das ist ja schön. Der Herr Backhaus ist am Ende seiner Worte angekommen. Ja, ich habe ja nur 3.000, wie viel? 3.214. Musst du dann nochmal 2 Euro nachwerfen? Ja, ich wollte nachher vielleicht nochmal zur Tanke und noch ein paar Bier kaufen, da brauche ich noch 10 bis 15 Worte für. Kannst du aufschreiben, oder? Kann auch aufschreiben, ein Schild hochhalten. Du wohnst dann auch nicht lang genug, als das reicht. Nee, reicht noch nicht. Also das alleine Auftauchen reicht noch nicht im Moment, um irgendwie zu bekommen, was man mag. Aber ich arbeite dran. Kannst du dir nicht so ein T-Shirt drucken lassen, wo du dann nur noch drauf zeigen musst? Ja, auch genau. Schön. Ja, also vielleicht so alt mit so einem Laufschrift drauf, dass man programmieren kann. Das wäre vielleicht ganz cool. Das geht vielleicht auch als Mütze. Und als Mütze noch schöner. Leuchte. Ja, so geht. Durst. Ja, sehr schön. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Sehr gut. Ja, genau. Bleibt eigentlich Danke zu sagen. Einmal an dich, Steffi. Vielen Dank fürs hier sein. Sehr gerne. Das war wirklich großartig. Danke an die immer noch hier verbliebenen 28 Zuhörer in der WG. Du solltest nicht immer die Räume mitzählen. Oh, ach ja, falsch. Nee, aber mal ganz ehrlich, ich finde das schön, wenn ihr da seid und einfach live mithört und das ist immer noch ganz anders, wie wenn man jetzt hier so ganz allein und abgeschieden vor sich hin lamentieren oder sprechen würde. Das hat vor allem den Vorteil, dass man nicht so ganz diesem Online-Enthemmungseffekt anheimfällt. Ich wollte genau das auch sagen. Das enthemmt nicht ganz so sehr. Cool. Ja. Klaus, ich danke dir ganz herzlich fürs Mitmachen. Ich danke dir für ein tolles neues Wort, was ich gelernt habe. Das ist jetzt neben der Spontangärung das zweite. Ja, genau. Es wird sich durch die nächste Woche ziehen, wahrscheinlich in meinem Alltag zumindest. Wenn ihr noch Wörter lernen wollt, ich habe noch ein ganz tolles aus der Bahngeschichte. Jetzt aber. Meine Mutti arbeitet bei der Bahn, also besser gesagt in einem Callcenter. Und wenn die angerufen werden von wütenden Zuglosen, Kunden, ja genau, dann sagen die Worte wie, wir können sie jetzt erst einmal entärgern. Entärgern? Entärgern. Ja, das ist auch ein, finde ich auch nicht schlecht. Cool. Und wir haben uns dann immer vorgestellt, also wenn wir jetzt so irgendwie uns angepumpt haben, so aus Spaß mehr oder weniger, und dann so, jetzt entärgere mich bitte erst. Entärgern. Herrlich. Ja, das ist auch schön. Ja, ich denke mal, entärgern braucht man keinen, der den Podcast bis hierhin geschafft hat zu hören. Und wir verabschieden uns an der Stelle. Ist, ja. Zum Schluss mal immer noch so Versprecher raushauen. Das ist der 28. heute. Egal. Mit einem fröhlichen, ich sag bis denne. Jo, ich sag Servus, passt auf euch auf. Ich sag viel Spaß beim Raten und Rätseln. Sehr gut. Gut. Bis dann. Ciao, Servus. Funny Man.